Der Mutter Hutterson, Vorsitzender der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und seine Begleitung und Martin Lötscher, Vorsitzender des Schweizerischen Korea-Komitees, die am 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan teilnehmen, besuchten am 17. August die Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas in Pyongyang. Jo Il-min, Vertreter der Zweigstelle, und seine Mitarbeiter führten mit den Gästen ein Gespräch.